Lektion 8, Grundtext. Das Reisefieber. Einkäufe machen. Haben Sie mich noch nicht total vergessen? Da bin ich selber, Herr Jemand. Sind Sie im Bilde? Herr Sidorov muss heim. Wie jedes Ding auf der Erde hat auch der Urlaub seine Schranken. Wie gesagt, genug des Guten. Es gibt aber noch ein Sprichwort. Ende gut, alles gut. Wie dem auch sei, aber Herr Sidorov reist in einigen Tagen ab. Tja, so unmerklich ist meine Reise nach Deutschland bereits zu Ende. In 3 Tagen muss ich heimkehren. Ja, Nord, Süd, Ost und West. Daheim ist das Best. Haben Sie Reisevorbereitungen schon getroffen? Ja, ich bin reisefertig. Fast alle meine Sachen sind schon in den Koffer eingepackt. Vielleicht stehen Ihnen noch ein paar Tage zur Verfügung. Das kommt nicht in Frage. Mein Urlaub läuft in einer Woche ab. Und womit möchten Sie Ihren Urlaub in Deutschland beenden? Meiner Meinung nach mit einer Rundfahrt über die Geschäfte. Alle übrigen Sehenswürdigkeiten haben Sie schon besichtigt. Schlösser aus dem Mittelalter, altertümliche Paläste, Türme, Museen und andere Denkmäler der Kunst. Lektion 8, Szene 2. Ja, tatsächlich. Deutsche Kirchen, Dome, Rathäuser sind echte Meisterwerke. Die haben auf mich einen tiefen Eindruck gemacht. Ich habe sie wirklich bewundert. Diese Erlebnisse bleiben auf immer in meinem Gedächtnis haften. Aber nichts ist schwerer zu ertragen als eine Reihe von schönen Tagen. Bitte, Herrschaften, ich möchte Sie auf die Zeit aufmerksam machen. Ja, alle Geschäfte, Kauf- und Warenhäuser sind schon längst geöffnet. Wir müssen laufen, sonst kommen wir beim Einkaufen zu kurz. Haben Sie in Deutschland einen Warenmangel? Warenmangel? Kaum. Eher mangelt es uns an Mangelwaren und fehlt es an Geld. Herrschaften, Sie müssen sich schämen. Stellen Sie sich bitte nicht so arm. Ja, Schmach und Schande, in reichem Land so armer Stand. Sie haben recht. Streichung der Sozialausgaben, die Zahl der Arbeitsplätze geht zurück und die der Arbeitslosen nimmt ständig zu. Preissteigerung, hohe Inflationsrate, wilde Streiks, Tausende von Obdachlosen, Bettlern, Drogensüchtigen, Jugendliche ohne Zukunft, Generationskonflikt, totale Verzweiflung. Lektion 8, Szene 3. Also, meine Herren, wir haben uns genug amüsiert. Herr Sidorov hat es eilig. Er muss einkaufen gehen. Und wann schließen die Geschäfte? Wenn Ihre Regale und Ladentische völlig leer werden. In diesem Fall schließen Sie wiederum nicht. Sie verkaufen die Waren von den Schaufenstern. Sie irren sich. Womit sollen Sie dann die Kunden anlocken? Der Markt und die Konkurrenz dulden nicht solch einen Leichtsinn. Die Nachfrage schafft das Angebot. Genau bemerkt. Zum Glück sind unsere Kaufhäuser mit Waren buchstäblich überfüllt. Unsere Geschäfte führen nicht nur das Lebensnotwendige, sondern auch die Luxusartikel. Es kommt hier auf den Beutel eines Verbrauchers an. In meinem Portemonnaie ist etwas noch übrig geblieben. Dank Ihrer Sparsamkeit? Nein, ich habe das der runden Summe zu verdanken, über die ich von Anfang an verfügt habe. Ich hoffe, dass deutsche Verkäuferinnen nicht besonders angebunden sind, sonst mache ich Bankrott. Lektion 8, Szene 4. Sie hoffen umsonst drauf. Die Verkäufer sind überall vom gleichen Schlag. Entgegenkommend bis zur Unständigkeit und schlau bis zur Naivität. Alle ihre Tricks sind seit uralten Zeiten für groß und klein bekannt. Ihnen scheint es aber, dass sie mit Hilfe ihrer dummen Werbung jeden Tag etwas Neues erfinden. Ich nehme immer Anstoß, wenn irgendwelche unnötige, unnütze Waren an den Mann gebracht wird. Wie sieht das übrigens aus? Sie meinen betrügen? Ich meine einkaufen. Soll ich lange Schlangen stehen? Gott bewahre, alles ist ganz einfach. Sie betreten ein Geschäft. Ringsumher erblicken Sie die Abteilungen, wo verschiedene Waren verkauft werden. Lebensmittel, Damen- und Herrenkonfektion, Sportwaren, Spielsachen, Schmuckartikel, Industriewaren, Haushaltstechnik, Parfümeriewaren und so weiter. Sie entscheiden sich nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen für eine oder andere Abteilung. Dann wählen Sie alles Nötige. Das ist gerade das Schwierigste. Wie bekannt, Wahl ist Qual. Ja, und noch eins. Verwechseln Sie bitte nicht Ihre Wünsche und Ihre Möglichkeiten. Lektion 8, Szene 5. Nach unseren Geschäften kann man ohne weiteres einen hübschen Batzen Geld vermissen. Dazu dienen Ausverkäufe. Die Preise werden dort erheblich reduziert. Wenn Sie ein Stammkunde sind, wird Ihnen ein Rabatt gewährt. Wie viel Prozent? Meine Freunde, ich brauche kein Sonderangebot. Ich bin anders erzogen worden. Bei uns heißt es, je teurer, desto besser. Das ist eine unberechtigte Verschwendung. Das liegt nicht an mir. Die rätselhafte russische Seele ist an allem schuld. Rechtfertigen Sie sich bitte nicht. Das ist keine Rechtfertigung, sondern die Wahrheit selbst. Ich persönlich nehme das nicht an. Das Geld muss man verbrauchen, aber nicht vergeuden. Jedenfalls ausgeben weniger als verdienen. Ja, um auf seine Kosten zu kommen. Kein Problem. Mein Verdienst erlaubt mir manchmal in Saus und Braus zu leben. Tja, Sie scheinen Hans im Glück zu sein. Jeder ist seines Glückes Schmied. Ja, mehr Glück als Verstand. Aber meine Freunde, machen wir Schluss mit meinem Vermögen. So ein zweideutiger Ausdruck. Wo soll ich doch hin? Lektion 8, Szene 6. Mein Freund, Sie sollen sich Ihres Kapitals nicht schämen. Viele Leute lügen Zeit ihres Lebens, dass sie reich und wohlhabend sind. Aber dann erweist sich alles als lauter Lug und Trug. Aus. Ich kann das nicht mehr ertragen. Ich beginne gleich zu weinen. Ich habe ein dunkles Gefühl, dass ich heute nirgendhin gerate. Herrschaften. Genug. Herr Sidorow hat außer diesem Vorgefühl noch ein bestimmtes Ziel. Stimmt, aber ich habe alles noch nicht bis zum Ende erzählt. Also, mit Hilfe des Personals wählen Sie, was Sie brauchen und gehen zur Kasse. Dort bezahlen Sie alle Einkäufe und Dienstleistungen und der Kassierer händigt Ihnen einen Kassenzettel aus. Diesen Kassenzettel müssen Sie bewahren, bis Sie im Geschäft sind. Sonst kann es den Verkäufern einfallen, dass sie alles gestohlen haben. Sehe ich als ein Dieb oder ein Verbrecher aus? Nicht im geringsten, aber die Verkäufer verdächtigen aus Vorsicht alle Kunden. Furchtbar. Und bei weitem nicht fruchtbar. Lektion 8, Szene 7. Ach, Sie sollen auf Herrn Riedle nicht hören. Oh, Herr Riedle, es stellt sich heraus, dass man Ihnen nicht vertrauen kann. Sie tun Herr Riedle Unrecht. Auf ihn kann man sich immer verlassen. Ach, Männer, Männer, man kann sie nicht mehr ändern. Frau Huber, wie soll ich dann zahlen? Mit dem Plastikgeld oder in bar? Das liegt völlig an Ihrem guten Willen. Und doch, bares Geld lacht. Na klar, also vorwärts zum Sieg über die deutsche Sparsamkeit. Heute bringe ich Ihnen etwas bei. Und in diesem Kampf erleide ich keine Niederlage. Ich gewinne in dieser Schlacht. Natürlich unter der Bedingung, dass mir Waffe und Munition reichen.